Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful truth that you have a permanent attorney before the Father and that makes sure that you always win the case. Welch eine schöne Wahrheit, dass du einen ständigen Anwalt vor dem Vater hast, der dafür sorgt, dass du den Fall immer gewinnst. And John doesn't only say that Jesus is the forgiving Redeemer who is permanently face to face with the Father. Johannes sagt nicht nur, dass Jesus der vergebende Erlöser ist, der dem Vater ständig von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. But he says he is the righteous one. Sondern, dass er der Gerechte ist. If Jesus is the righteous one and I'm in him, then guess what I am? Wenn Jesus der Gerechte ist und ich in ihm bin, dann rate mal, was ich bin. I'm also the righteous one. Ich bin auch der Gerechte. So as Jesus the righteous one pleads before the Father will always, always, always say, I know you've sinned, but you're not guilty. Wenn also Jesus der Gerechte vor dem Vater für uns eintritt, wird der Vater immer, immer, immer sagen, ich weiß, dass du gesündigt hast, aber du bist nicht schuldig. Because the blood has already taken care of it. Denn das Blut hat sich bereits darum gekümmert. And then John tells us in verse 2. Dann sagt uns Johannes in Vers 2. That he is the atoning sacrifice for our sins and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden und nicht nur für unsere, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. This Bible verse, some people which call themselves universalists. Einige Leute, die sich Universalisten nennen, verwenden diesen Vers. These people have used this verse to say that all of the world at the end will be saved. Und sagen, dass am Ende alle Menschen gerettet werden. Well, of course, if we study the Bible in its entire context, we know that this is not the truth. Wenn wir aber die Bibel im Gesamtzusammenhang betrachten, wissen wir natürlich, dass dies nicht wahr ist. The sacrifice of Jesus is truly enough for every single human being that's alive on this earth. Das Opfer Jesu reicht wirklich für jeden einzelnen Menschen, der auf der Erde lebt. But remember the context. Aber erinnere dich an den Kontext. The people have to accept that. They have to enter into it by faith. Die Menschen müssen es annehmen. Sie müssen es durch den Glauben ergreifen. One drop of the blood of Jesus is enough to wipe out every sin you've ever committed and you ever will commit. Ein Tropfen des Blutes Jesu genügt, um jede Sünde, die du jemals begangen hast und jemals begehen wirst, auszulöschen. Think what John says here. Denk darüber nach, was Johannes hier sagt. He says that Jesus is the atoning sacrifice for the entire world. Er sagt, dass Jesus das Sühneopfer für die ganze Welt ist. If the blood of Jesus is enough for the whole world, then what do you think how much blood you need for yourself? Wenn das Blut Jesu für die ganze Welt ausreicht, wie viel Blut brauchst du dann, deiner Meinung nach, für dich selbst? Billions of people. Milliarden von Menschen. You individually, one drop is enough. Für dich persönlich reicht also ein Tropfen. We have to keep believing in the sacrifice of Jesus Christ. There's never another sacrifice needed. Wir müssen weiterhin an das Opfer Jesu Christi glauben. Es wird nie wieder ein weiteres Opfer benötigt. You would think that we Christians should know this. It should be really the 101 of Christianity. Man sollte meinen, dass wir Christen das wissen sollten. Und es sollte die Grundlage, das Einmaleins des Christentums sein. But as you actually look carefully, you will find out that there are a lot of Christians who think they believe it, but they don't act like they believe it. Doch wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es viele Christen gibt, die glauben, dass sie es glauben, aber nicht danach handeln. When they sin, they walk around feeling bad about it for weeks. Wenn sie gesündigt haben, fühlen sie sich deswegen wochenlang schlecht. How can you still feel guilty for your sin if the sacrifice is sufficient? Wie kannst du dich immer noch für deine Sünden schuldig fühlen, wenn das Opfer ausreicht? It's because you haven't really grasped it in your heart. Es liegt daran, dass du das in deinem Herzen nicht wirklich begriffen hast. If in our hearts we really believe that the sacrifice of Jesus is sufficient, like John tells us here. Wenn wir in unseren Herzen wirklich glauben, dass das Opfer Jesu ausreicht, wie Johannes uns hier sagt, then it doesn't matter what an evil and terrible sin we have committed. Dann spielt es keine Rolle, welche böse und schreckliche Sünde wir begangen haben. The moment we recognize it, of course, we feel the guilt of it. Sobald wir die Sünde erkennen, fühlen wir uns natürlich schuldig. But we should not dwell in this guilt for more than just seconds, maybe a minute or two. Aber wir sollten nicht länger als ein paar Sekunden, vielleicht ein oder zwei Minuten in dieser Schuld verweilen. Dwelling in the guilt and the shame of the sins we have committed is literally a defiance of the cross of Jesus Christ. Sich in der Schuld und Scham über die begangenen Sünden zu verlieren, bedeutet buchstäblich, das Kreuz Jesu Christi zu missachten. Putting shame and guilt upon other Christians to manipulate them and make them better Christians is very evil. Andere Christen mit Scham und Schuld zu belasten, um sie dahingehend zu manipulieren, bessere Christen zu werden, ist sehr böse. Because it is completely defying the wonderful sacrifice of atonement of Jesus Christ. Denn damit wird das wunderbare Sühneopfer Jesu Christi völlig missachtet. Why did I say that we should not feel guilty for more than seconds, maybe a minute or two? Warum habe ich gesagt, dass wir uns nicht länger als ein paar Sekunden, vielleicht eine oder zwei Minuten, schuldig fühlen sollten? Because look how clear this context is of 1 John 2 verse 1 and 2. Schau dir an, wie klar der Kontext von 1. Johannes 2, Verse 1 bis 2 ist. If you have sinned, it doesn't matter how great or how small the sin is in your eyes. Falls du gesündigt hast, es spielt keine Rolle, wie groß oder klein die Sünde in deinen Augen ist. You come before God and you confess it. Trittst du vor Gott und bekennst diese? Well, that just takes a few seconds. Was nur ein paar Sekunden dauert. Let's imagine you've committed adultery. Stellen wir uns vor, du hast Ehebruch begangen. It only takes seconds to say, God, I've committed adultery, I've sinned. Es dauert nur Sekunden, um zu sagen, Gott, ich habe Ehebruch begangen, ich habe gesündigt. Then you say, I'm so thankful, Father, that there is my attorney standing before your throne face to face right now. Dann sagst du, ich bin so dankbar, Vater, dass mein Anwalt gerade jetzt von Angesicht zu Angesicht vor deinem Thron steht. That only takes a few seconds. Das dauert nur ein paar Sekunden. And then you say, thank you that he's the atonement that is enough for me to perfectly cleanse me. Und dann sagst du, danke, dass die Sühne ist, die ausreicht, mich vollkommen reinzuwaschen. I'm so grateful that I'm forgiven, that I'm free, and that his sacrifice is sufficient for me. Ich bin so dankbar, dass mir vergeben ist, dass ich frei bin und dass sein Opfer für mich ausreicht. And then you reject any sense of guilt and shame. Dann weist du jedes Gefühl von Schuld und Scham zurück. Did you see? That did not take a minute. Hast du gemerkt? Das hat keine Minute gedauert. Religion loves to keep you in the bondage of guilt and shame when you've sinned. Die Religion liebt es, dich in der Knechtschaft von Schuld und Scham zu halten. Hebrews chapter 4 verse 14 and 15 tells us. In Hebräer 4 Verse 14 und 15 steht, that in the times when we have sinned, we should come very boldly before God. Dass wir, wenn wir gesündigt haben, sehr mutig vor Gott treten sollen. Because our great high priest, our attorney Jesus, is already waiting there. Weil unser großer Hohepriester, unser Anwalt Jesus, dort bereits wartet. I believe that these religious lies of guilt and shame are so awful. Ich glaube, dass diese religiösen Lügen von Schuld und Scham so schrecklich sind, that it takes intimacy away, da sie uns die Intimität nehmen, and it destroys our faith in the finished work of the cross, unseren Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz zerstören, and it keeps us in bondage instead of helps us to walk in the victory of Christ, und uns in der Knechtschaft halten, anstatt uns zu helfen, im Sieg Christi zu wandeln. Now I've taught you how simply it is to live well before Jesus when we sin. Jetzt habe ich dich gelehrt, wie einfach es ist, vor Jesus gut zu leben, wenn wir sündigen. I'm sorry, not when we sin, if we sin. Es tut mir leid, nicht wenn wir sündigen, sondern falls wir sündigen. See you guys tomorrow. Bis morgen.